Fünftes Kapitel: Die Erdichtung des Canossa-Bußganges Heinrichs des Vierten. Es liegt auf der Hand, für die römische Kurie war neben allen anderen mitwirkenden Tendenzen und Absichten der Hauptzweck der großen Fälschungsaktion, vermittels der neu zu schaffenden Geschichte des Mittelalters die Berechtigung und allmähliche Verwirklichung der päpstlichen Ansprüche auf die oberste Weltherrschaft historisch zu erweisen und augenscheinlich zu machen. Und daher musste wenigstens an einem großen, glänzenden und sich für immer der Menschheit überwältigend einprägenden geschichtlichen Vorgange und Beispiele gezeigt werden, wie der römische Papst als Stellvertreter Christi die Macht innehatte, einen deutschen König in den Staub zu schmettern, um ihn dann aus tiefster Selbsterniedrigung in Gnaden wieder hochzuheben. Da sich ein solcher Vorgang geschichtlich niemals ereignet hat, so musste die Fälschergenossenschaft eben ein solches Faktum erdichten. Diese Geschichtsdichtung betitelt sich Canossa. Um die Tatsache der Erdichtung des Canossa-Bußganges Heinrichs des Vierten festzustellen, gehen wir wieder an die Quellen heran, die über Canossa berichten. Gründlich hat bereits die Forschung hinsichtlich der Klärung des Canossa-Komplexes vorgearbeitet, wobei es natürlich nicht Wunder nimmt, dass es den Fachleuten von ihrem Standpunkt aus gar nicht möglich war, den letzten Schleier von diesen Dingen zu heben und die ganze Canossa-Geschichte als Dichtung zu erkennen. Die Forschung hat gefunden, dass für die Canossa-Vorgänge zwei Hauptquellen maßgebend sind. Erstens ein angeblich bald nach den Ereignissen niedergeschriebener Bericht Papst Georg des VII. An alle Erzbischöfe, Bischöfe, Herzoge, Grafen des Reiches der Deutschen. Zweitens die Annalen eines Mönches Lambert oder Lampert in Hersfeld. Erstens die Annalen Lamberts von Hersfeld. Der angebliche Verfasser soll 1058 ins Kloster Hersfeld eingetreten und zwischen 1077 und 1080 seine Annalen geschrieben haben. Vorher hat er noch zwei Werke verfasst, mit denen wir uns kurz beschäftigen müssen, um gewahr zu werden, wes Geistes Kind unser Lambert ist. Zuerst schrieb er eine Biografie, Vita est Lulli. Dieses Werk lässt erkennen, dass es dem Verfasser nicht darauf ankam, ein geschichtlich treues Bild vom Leben des Nachfolgers des heiligen Bonifatius zu verfassen, urteilt Manitius. Wie ging Lambert nämlich zu Werke? Er verändert die vorliegenden Tatsachen, wie es ihm passt, und dichtet ruhig hinzu. So, so. Unser Autor dichtet ruhig hinzu. Dann floss aus seiner Feder eine Geschichte seines Klosters in Form eines Epos, wozu ihn sein Abt angeregt hatte. Wie fiel dies Epos aus? Er hatte damit kein Glück, denn man, das heißt seine Klosterbrüder, warf ihm vor, dass er in seinen Versen vieles der Wahrheit entgegengeschrieben habe. Lambert setzt sich wieder hin und schreibt die Erzählung diesmal in Prosa, bemerkt nun aber als vorsichtiger Mann, er könne das, was in den neueren Zeiten vorgefallen sei, nur mehr beklagen, denn erzählen. Man möge bedenken, dass er nicht alles habe schreiben wollen, was im Staat und in der Kirche geschehen sei, denn er sei im Kloster wie im Gefängnis eingeschlossen und habe keinen Verkehr mit Menschen und kümmere sich nicht mehr um solche Dinge. So, so. Er kümmert sich nicht sehr um Dinge, die sich draußen in der Welt abspielen. Er dichtet lieber ein bisschen. Wir sind schon einigermaßen vorbereitet, wie Lamberts Annalen hinsichtlich ihres Wahrheitsgehaltes aussehen müssen. Der Autor behandelt die Dinge seiner Zeit, also die Regierungszeit Heinrichs des Vierten. Vor allem fällt auf, dass Lamberts ganzes Werk förmlich von seinem Hasse gegen Heinrich den Vierten sprüht. Seine volle Sympathie gehört dem Papst Gregor dem VII. Zu welchen Resultaten ist nun die Forschung betreffs der von Lambert berichteten Vorgänge gekommen? H. Delbrück hat an einer großen Zahl wichtiger Stellen klar bewiesen, dass Lambert aus Hass gegen den König nicht nur die Wahrheit umgangen, sondern einfach gefälscht hat. Siehe Manitius, Seite 326. R. Kubo macht darauf aufmerksam, dass Lamberts Berichte von Verschwörungen und Fürstenzusammenkünften nach dem gleichen Schema gearbeitet sind, also der inneren Wahrheit entbehren. Und Holder Egger wies auf den Widerspruch hin, dass unser Mönch in die geheimsten Verabredungen aller Parteien vollständig eingeweiht zu sein vorgibt, während er doch an anderer Stelle sagt, dass er in seinen Klostermauern nur wenig habe hören können. Holder Egger verdanken wir die gründlichste Auseinandersetzung mit Lambert. Ich empfehle seine Arbeiten den Lesern angelegentlichst. Im neuen Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde, Band 19. Holder Egger spricht von dem tollen Unsinn, von den gröbsten Unwahrscheinlichkeiten, von den Märchen und Phrasenballen, die in Lamberts Annalen stehen. Sämtliche so zahlreiche Reden bei Lambert sind Schulübungen, nachgeahmt seinen Vorbildern Sallust und Livius. Siehe Neues Archiv, Band 19, Seite 532.